Der Tod des Obersteigers wird angezeigt. Der Obersteiger in der alten Mordgrube bei Brand hatte seine Wohnung im Schachtgebäude des Richterschachtes. Seine Söhne durften, einem alten Brauche folgend, nicht auf dem gleichen Schacht arbeiten. Sie waren auf benachbarten Gruben aus Heuer angelegt. So fuhr einer seiner Söhne damals auf junge hohe Birke an. Da der Vater erkrankt war, ging dieser, nachdem er sonnabends in der Nacht ausgefahren war, zur Mutter, in die die Krankenwache hielt. Sie weinte, denn es stand schlecht um den Vater. Kein Wunder, dass der Sohn in dieser Nacht schlecht schlief. Da hörte er in seiner Kammer, dass unten in der Kaue, wo der Richterschacht mündet, Leute ausfuhren. Aber sonnabends war doch um diese Zeit niemand mehr am Schacht. Ob es ein Unfall geschehen war? Er verdoppelte seine Aufmerksamkeit. Da hörte er die Männer die letzten Fahrtsprossen betreten und den schweren Schachtdeckel zuschlagen. Kurze Zeit später waren Schritte auf der Treppe zu hören. Er war empört. Wie konnte sich denn noch jemand abmelden wollen, wo der Vater so schwer erkrankt war? Bevor er aufspringen konnte, flog auch schon die Tür auf und vor seinem Bette standen plötzlich drei Bergleute in altertümlicher Tracht. Die Blenden, die sie vorn am Blenderiemen hängen hatten, brannten hell, wie das bei der Ausfahrt üblich war. Die Gesichter der Bergleute waren starr und unbeweglich. Er musste vor Schauer die Augen schließen. Als er sie wieder öffneten, waren die Bergleute fort. Er hörte noch, wie die Tür zuschlug und die Tritte sich entfernten. Schnell eilte er daraufhin in das Krankenzimmer, um die Mutter zu fragen, ob auch sie die ausfahrenden Bergleute gehört habe. Kopfschüttelnd verneinte sie. Weinend sagte sie doch, dass soeben der Vater gestorben sei. Am anderen Morgen wurde der Schachtdeckel untersucht. Er war wie üblich mit einem Vorlegeschloss sorgsam verschlossen. Den Verschluss hatte 3:15 der diensttuende Steiger versorgt.